Bitch meinem Kuss. Ich würde für dich Dinge tun, die Gott mir übel nehmen wird. Ewiges Höllenfeuer für meine Seele durch Hagel und Gewitter gehen. Meine Flügel würden brechen, mir wär's egal, wär ein Leben lang durch Gitter sehen. Ich würde den Teufel gewähren lassen, nur um dich bei mir zu haben. Ich würde verraten und lügen wird seiner wagen. Würde ich Schwefel regnen lassen, ich hätte keine Zweifel, um dich einmal lächeln zu sehen, würde ich mein Leben lassen. Ich würde jeden hassen, jeden wie Menschen ohne Ziele. Mein Herz schlägt nur für dich, grenzenlose Liebe. Du bist das Blut in meinen Adern, in meinem Kopf ist Krieg. Ich würde die Shen-Neschki erwarten und doppelschieß. Ich würde die besten meiner Jahre in die Hölle schicken, nur um dich spüren zu dürfen, fluchend in die Höhe blicken. Mir wär nichts heilig, geht's um dich, bleib ich, glaub mir, schick ne Armee, ich bleib stehen für dich, feit ich. Ich würde für sie alles geben, alles was ich hab. Auch wenn es Steine hagelt, flüsternd in den Himmel lachen. Mir alle Glieder biegen und brechen lassen. Am Abgrund stehend ein paar Schritte nach vorne Richtung Erlösung machen. Durch das Fegefeuer barfuß warten, um sie in den Arm zu halten. Selbst wenn es hieße, dafür in Blut zu baden. Meinen Geist aufgeben bis ans Ende aller Tage. Wie der Sohn des Herrn, diese Balken durch mein Leben tragen. Niemals hadern, zerbrochen niederknien. Auch wenn ich wüsste, dass sich meine Augen nie mehr in den ihren widerspiegeln. Auch wenn die Hölle ihren Schlund auf Täter. Ich würd hineinspazieren, als wenn es gar nichts wäre, wenn ich untergehe. Ich würd mich zwischen Welten fesseln lassen, bis mein Herz verbrennt. Ohne sie nicht leben, ohne sie nicht sterben können. Regenbögen würden brechen, nichts was mir bliebe. Glaub mir, alle weißen Tauben würden fallen für diese eine Liebe. Was geht schon?